wie es wie ein Spatjarapäck abon läuft nebenbei. Sie ist in Gedanken versunken, denkt scharf über etwas nach. Sie fragt, weißt du schon, was du nimmst? Just in diesem Moment zittern ihre Comms. Ha, sagt Henlei, was für ein Zufall. Das müssen die Stundenpläne sein. Sie kramen ihre Handys raus. Ohne diese kleinen Computer ist ein Leben kaum mehr vorstellbar, jeder Schüler besitzt einen Kommunikationsapparat. Die Vorderseite besteht in ihrer Gänze aus einer Screen, die Rückseite ist aus Solarzellen gefertigt, in der Mitte ist der Energiespeicher bzw. Energietransmitter verbaut. Zum Aufladen legt man sie kurz mit der Stirnseite nach unten. An Ladegeräte kann sich keiner mehr erinnern. Die Effizienz des Panels ist so hoch, dass man den Telco sogar in der Indie-Nacht laden kann. Das ist die Bezeichnung für die Art Nachtwenderer untergegangen ist, aber der 0,92 Lichtjahre entfernte Inde scheint. Der nahe Stern ist das zweithellste Objekt am Himmel. Heller selbst als der grüne Trümo. Es gibt also insgesamt 6 Stufen Nacht auf dem Trivi inklusive den Mondstadien. Am Tage fallen all diese Effekte natürlich kaum ins Gewicht. Zurück zu den Comms, die nur wenige Millimeter starken Geräte sind wahre Alleskönner und robuste Begleiter. Ihre Genversiegelung und die stoßfeste, abfedernde Bauweise machen sie geradezu unkaputtbar. Aufgrund des geringen Gewichtes überleben sie Stürze aus beliebigen Höhen. Je nach Gusto kann man sie bedienen, Bildschirmtastatureingabe, Wutscheln und Wedeln, Spracheingabe und Blicksteuerung sind möglich. Die meisten verwenden Letzteres, wobei ein Blinzeln einem Mausklick entspricht. Guck mal, Patjara, Interregionskommunikation. Spezise bergreifende Lernerfahrungen, Kulturen und Exkursionen, das hört sich doch toll an. Oh ja, das nehmen wir. Sagt sie, genauso begeistert wie er. Militärgeschichte. Die glorreiche Vergangenheit, Chance für zukünftige Generationen, ich glaub, das muss ich nehmen. Henlei zieht eine Miene. Dann sagt er, naja, ist ja nur eine Stunde. Hast du auch schon was Schönes gefunden, Patjara? Sie ist in ihren Kopf versunken, vergleicht alle Daten. Nach einer kurzen Weile meint sie, ich nehme Solaris Management, Informatik und Sozialdesign. Henlei lacht. Okay, die ersten beiden sind auch für mich, das zwischenmenschliche Blablabla überlasse ich dir. Dann fehlt ja nur noch ein Fach, murmelt Patjara, wildblinzelnd, mit flackernden Augen steuert sie ihren Komm, dann die Erleichterung. Hier Henlei, sieh mal, medizinische Evolution oder Robotechnik. Was sagst du? Also ich finde die Blecheimer zwar lustig, aber ich glaube, ein bisschen über unsere Biologie zu erfahren ist spannender. Patjara nickt. Somit haben sie bereits ihre 9 Fächer zusammen, als sie im Speisesaal ankommen. Bis nächsten Freitag haben wir nun Zeit, die Daten zu übermitteln, sagt Henlei. Jetzt schauen wir aber erstmal, was sie hier zum Spachteln haben. Naja, ein Speisesaal, was soll man groß darüber berichten? Henlei sieht sich um. Herr Olztrauber ist schon wieder angewachsen. Außerdem sieht man zum ersten Mal ältere Schüler. Die kommen und gehen anscheinend, wie sie lustig sind. Locker ist die Stimmung, dennoch geht es diszipliniert zu. Die Freiheit, die man den Schülern gewährt, trägt anscheinend Früchte. Sie setzen sich an einen freien Platz und essen. Was steht als nächstes auf dem Programm, Frau Sekretärin? Fragt Henlei. Wieder steuert sie ihren Komm mit den Augen und murmelt dabei mal schauen. Oho, sieh hier, Interregionskommunikation, wie schön, was für ein Zufall. Sie holt mehr Details ein. Zimmer E12, das ist hier im Erdgeschoss. In einer Stunde. Da bin ich ja gespannt. So stehen sie um die 60 Minuten später vor E12 mit etwa 20 Gleichgesinnten. Etwa die Hälfte besteht aus Ruba und Emitz. Wie zu erwarten fehlt Herold. Ein besonders gemächlicher Emit nähert sich. Es ist der Pädagoge im Fache Interregionskommunikation mit Namen Hexopark. Er hält seinen Komfort die Tür, diese öffnet sich. Die Kinder strömen rein, Henlei und Patjara unter ihnen, sie finden Platz nebeneinander in der zweiten Reihe, fast ganz außen. Hexo geht ganz gemächlich auf seinen Lehrerstuhl zu, packt seine 7 Sachen aus und dreht sich dann langsam um zur Tafel. Blink. 2 große aufgeregte Augen in der Tür. Henglei bemerkt es sofort, er stupst Pachara. Auf Zehenspitzen schleicht der neue Mitschüler herein, wobei er sich fleißig nach einem Platz umsieht. Dann explodiert er. Er spurtet los, wutscht um die Ecken in die zweite Reihe und landet direkt auf dem freien Platz auf der Bank ganz außen gleich neben Pachara Pekabun. Einige der Schüler kichern, so auch Henglei und Pachara. Der junge Oba hechelt heftig, ist aber zufrieden. Er lächelt. Hexopalk ist erst jetzt an der Tafel fertig. Nur seinen Namen hat er während der ganzen Zeit hingeschrieben. Dass ein Schüler zu spät kam, bleibt ihm verschlossen. Auch jetzt widmet er sich lieber seinem Skript, er krankt behäbig darin herum. Die 2 großen Augen sehen Pachara neugierig an. Guten Hallo, bin ich Swinemisch. Dann fragt er sie, du bist wer? Ich bin Pachara, sagt sie und streckt ihre Hand aus. Und ich bin Henglei. Er reicht ihm ebenfalls seine Hand. Swinemisch der Oba blinzelt, er denkt nach, was er nun tun soll. Dann nimmt er einfach beide Hände und schüttelt sie gleichzeitig in Maschinengewehrgeschwindigkeit. Pachala, Henglei, Swinemisch guten Hallo. Sagt er freudig und etwas zu laut. Deshalb lässt er los und hält sich gleich die Hand vor den Mund. Er macht sich ganz klein. Wo warst du die ganze Zeit? Fragt Pachara. Swinemisch flüstert. Ich verlaufen und ich großen Hunger. Dabei zieht er eine traurige Elendsmiene. Pachara ist betroffen. Dann gehen wir gleich nach der Stunde in die Kantine. Sagt sie. Da sitzen sie also nun nebeneinander aufgereiht, die 3 von der Interregionskommunikation. Dem Unterricht folgen sie von nun an nur noch halbherzig. Es ist ja auch zum Einschlafen, obwohl sich Hexopalk wirklich Mühe gibt. Aber ein 150-jähriger Emet und 12-jährige Schüler haben halt unterschiedliche Tempi. Pachara und Henglei freuen sich darauf, ihren neuen Mitstreiter genauer kennenzulernen. Swinemisch selbst schaut ständig auf die Uhr, die in seinem Robacom integriert ist. Er hat scheins großen Kohldampf. Oftmals hält er sich seinen Bauch. Dann wiederum tut er so, als befindet er sich im Tiefschlaf, um kurz darauf mit den Fingern Luftgymnastik zu üben oder mit dem Kopf eine Fliege zu verfolgen, die vor ihm durch das Klassenzimmer E12 schwirrt.